Viertelstunde früher nach Madrid gekommen, hätten wir das Fest noch miterlebt. Für uns fällt also die fröhliche Taufe des Prinzen Balthasar ins Wasser. Schade. Ich hätte zu gerne noch etwas von den Feierlichkeiten gesehen. Ach ja, Herr, da haben wir ein rechtschaffenes Gaudium um genau 4 Viertelstündchen verpasst. Und ich könnte mich vor Enttäuschung quasi in den Allerwertesten beißen. Zumal mir Volksaufläufe und Freigetränke sonderlich am Herzen liegen. Aber Herr, was soll's? So ist das Leben. Wäre dieser berühmte Pyramus nur um 60 Minütchen früher zum Ziehbrunnen gesprungen, er hätte seine geliebte Thisbe frisch und munter angetroffen und nicht, wie man uns erzählt, von einem stattlichen Löwen angeknabbert. Ach, spar dir deine Worte, sie langweilen mich und alle Welt. Ja, aber Herr, so eine verspätete Stunde hat auch sein Gutes im Leben. Wäre ich zum Beispiel um eine Stunde früher in die Schafzucht meiner geliebten Schäferin gestolpert, ich wäre jetzt... Oh. Jetzt endlich auf, Bursche, du langweilst mich, ich habe im Augenblick anderes im Kopfe. Ja, Herr, ihr im Kopfe und ich im Magen. Denn da drinnen breitet sich langsam, aber sicher ein unliebsamer Gast aus. Der schnöde Hunger. Herr, ich hoffe, euer Freund ist ein Mann von Geld. Ich meine von Welt, der bei Tische nicht spart und auch für mich ein ordentliches Bett aufstellen lässt. Heilige Mutter von Guadalupe, es muss ja nicht unbedingt Stroh sein, worauf ich liege. Federn täten sie auch. Herr, ja, ich würde mir fürs Leben gern meine Füße ein wenig pflegen. Meine Sohlen sind von der vielen Lauferei die reinste Volksversammlung geworden, von Schwielen und Blasen. Was für ein Mensch ist denn eigentlich euer Freund? Don Juan? Hm? Er stammt wie aus Toledo. Ich schätze ihn als besten der Freunde. Wir besuchten zusammen die Schule, vertauschten danach die Bücher mit den Waffen. Als Kriegskamerad im piemontesischen Feldzug kämpften wir Seite an Seite. Mich machte der Herzog von Feria gleich nach dem ersten Gefecht zum Hauptmann. Don Juan indes wurde mein Fähnrich. Einige Tage darauf traf ihn eine feindliche Kugel und verwundete ihn schwer. Haute ihn aus dem Getümmel heraus, brachte ihn in mein Quartier, pflegte meinen Bruder Genas. Du siehst also, Cosme, Don Juan ist mein Schuldner. Und da er erfahren hat, dass mich seine Majestät der König meiner Verdienste wegen nach Madrid beordert, hat er vor, mich als einen Gastfreund zu empfangen. Und obgleich eine Straße und Haus in seinen Briefen nach Burgos genauestens angab, gefiel es mir nicht, den Weg dorthin aus dem Sattel zu erfragen. Deshalb habe ich Gepäck und Maultiere im Gasthofe vor der Stadt zurückgelassen, um mein Ziel hierher zu Fuß zu erreichen. Mein Herr, euer Kleidungmacher, seid ihr ein Kavalier. Ich bitte euch, beschützt eine schwache Frau vor der Nachstellung eines Edelmannes. Er darf nicht erfahren, wer ich bin. Mein Leben, meine Ehre hängt davon ab. Oh, er kommt schon! Oh, dort kommt er. Ich flehe euch an, haltet ihn hinauf. Ich muss weiter, lebt wohl. War es jetzt eine Dame oder eine plötzliche Windhose? Ich weiß es selbst nicht genau, Cosme. Ja, und was wollt ihr tun, Herr? Wie könnte sich mit meiner Ehre vereinen, eine solche Schmach zu entschuldigen? Wenn mich nicht alles täuscht, verfolgt Ziergatte. Ja, was wollt ihr dagegen tun? Ich werde versuchen, ihn mit einer List aufzuhalten. Sollte das alles nichts nützen, bin ich leider gezwungen, Gewalt anzuwenden. Herr, wenn ihr eine List braucht, hier habe ich eine auf dem Servierbrett. Dieser Brief. Ah, ich muss sie kennenlernen und sollte sie auch 1000-mal vor mir entfliehen. Wollt ihr, lasst sie mich entwischen, dann wirst du sehen, wer sie ist. Ach, mein Herr, ich bin zutiefst beschämt, aber ich habe in meinem ganzen Leben nicht einen einzigen Buchstaben lesen gelernt. Wenn ihr also die außerordentliche Güte haben wollt und mir diesen Brief... Tut mir leid, ich bin in Eile, bin keine Zeit. Keine Zeit, ja, wenn es weiter nichts ist. Ich habe daheim eine ganze Truhe voll. Was liegt mir auf dem Weg? Herr, ich beschwöre euch, um alles in der weiten Welt, lest mir diesen Brief vor. Beim lebendigen Gott am Kreuz, Kerl, du bist ja wohl nicht im Klaren, wen du vor dir hast. Verzieh dich stehenden Fußes oder ich spalte dir das Hirn! Oh, da werdet ihr bei mir nicht viel zu spalten haben. Wenn du nicht bald die Beine in die Hände nimmst, reißt mir die Geduld fort! Oh, ich glaube, ihr könnt das Alphabet ebenso wenig wie ich. Ja? Und Gott, was erlaubst du dir? Nun ist Gewalt am Platz. Mein Herr, dieser Bursche da ist mein Diener. Ich wüsste nicht, dass er euch beleidigt hätte. Warum schlagt ihr ihn da? Wenn ihr darauf eine Antwort wollt, so holt ihr euch meinetwegen beim Kuckuck. Eure Sprache missfällt mir, mein Herr. Dann belästigt mich nicht und lasst mich in Frieden. Ich habe euch nicht belästigt, sondern euch höflich gefragt. Und eine höfliche Frage, so meine ich, bedingt eine höfliche Antwort. Muss da erst ein Fremder kommen, um euch das zu lehren? Wer weiß, ob ich euch nicht etwas lehren werde. Ihr seid zu dreist, mein Herr. Verschluckt eure Zunge, beweist euren Mut mit der Klinge. Zu Diensten, wenn ihr lebensmüde seid. Hey, jetzt fliegen die Fetzen. Sieh auch du, Blank, lausiger Zigeuner. Ich? Das geht nicht. Mein Degen ist doch Jungfrau und ohne Traum. Darf ich ihn nicht entkleiden? Halt! Hör mich um Himmels Willen nicht fest, Herr Priester! Nein, du darfst nicht hin, bleib hier! So versteh doch, es ist mein Bruder, der sich erschlägt! Oh, ich Unglückliche! Hier bin ich an der Seite, oder? Zwei gegen einen, das ist nicht ehrlich, wir sind keine Feiglinge! Ich vergebe euch, Fremder, obgleich ihr diesen sinnlosen Streit heraufbeschworen habt. Ihr habt euch tapfer geschlagen, geht mit Gott! Ich bewundere eure Großmut, mein Herr! Solltet ihr einmal meiner bedürfen, so wendet euch ruhig an mich! Ich stehe euch immer und gerne zu Diensten! Mein Herr, ich bin der Eure! Und ich der Eure, mein Herr! Wie? Ist das nicht Don Manuel? Don Juan! Mein Gott, mein eigener Bruder, mein bester Freund im Streit? Ein Freund, der mir zugleich Bruder ist, kreuzt mit meinem Bruder die Klinge. Wie konnte das nur geschehen? Sein Diener trägt die Schuld an dieser leidigen Sache. Er wurde unverschämt, ich wollte ihm einen Verweis erteilen, da sprang sein Herr für ihn ein. Nun aber ist er die Sache abgetan. Wohlan! Wenn es so ist, dann gestatte mir, dass ich den Gast, den heute unser Haus erwartet, in die Arme schließe. Ihr beide habt euch gleichwertig geschlagen. Und Männer, die sich so im Kampfe gegenübergestanden haben, sollten Freunde werden. Denn euren Mut habt ihr bereits zur Genüge auf die Probe gestellt. Hm? Don Luis, reicht mir eure Hand, damit ich in ihr den Mut fühle, den ihr bewiesen habt. Ich bin ab heute euer Freund und Diener. Ich bin bereits euer Freund. Und bedauere es, dass ich euch nicht zugleich erkannt habe. Euer Mut allein schon hätte mich das wissen lassen müssen. Und euer hat mir ein kleines Andenken hinterlassen, das sieht meine Hand. Oh, ich wünschte tausendmal, ich hätte die gleiche Wunde durch euren Mut empfangen. Höflicher schneidet man sich wohl nirgendwo die Ohren ab als in Madrid. Kommt, Don Manuel, lasst euch verbinden. Und du, Bruder, begleite Doña Beatriz zur Kutsche. Und bitte sie, sie möge entschuldigen, dass ich im Augenblick keine Zeit habe. Kommt, eure Wunde blutet. Ach, das ist nur ein kleiner Ritzer. Kost mir heute das Gepäck. Kommt schnell heran. Das geschieht ihm recht, dass er seinen Arm jetzt verpflastern muss. Warum spielt er sich immer als Don Quixote auf? So blöd doch. Jetzt weiß ich wieder nicht, wer diese schöne Verschleierte ist. Doña Beatriz. Es war nur ein Wetterleuchten und es freut mein Herz zu sehen, wie die Rosen eurer Wangen wieder zu blühen beginnen. Wohin ist Don Juan gegangen? Beinahe hätte ich es vergessen. Er lässt euch durch mich sagen, ihr mögt ihn entschuldigen. Ein Freund von ihm ist verwundet, er verbindet ihn gerade. Um Gottes Willen, er wird doch nicht selbst verletzt sein. Seid beruhigt, Don Juan ist wohl aus. Ach, ihr verschweigt mir sicher etwas. Sagt es mir bitte. Wäre mein Bruder verwundet, ständig gewiss nicht hier. Ich habe meinem Gegner mit dem Degen eine leichte Schramme versetzt. Eine Sache, die kaum der Rede wert ist. Also, seid unbesorgt. Ist es auch wirklich wahr? Aber ja, bestimmt. Ihr macht euch viel zu viel Gedanken um meinen Bruder. Für mich aber habt ihr nicht einmal einen Blick. Doña Beatriz, ich habe mich vorhin geschlagen. Ich war in Gefahr. Ihr aber habt nichts als Don Juan im Kopf. Don Luis, ihr wisst, wie sehr ich das Zartgefühl schätze, das ihr mir entgegenbringt. Allein ich kann es nicht erwidern. Ihr wisst, wie sehr man heutzutage Aufrichtigkeit in Madrid suchen muss. Ich bin aufrichtig. Ich bitte euch, seid darum nicht enttäuscht oder gar erzürnt. Lebt wohl. Lebt auch ihr wohl! Herrgott, es gibt doch wirklich nichts in der Welt, das mir nicht schief ginge. Ein Narr belästigt mich, ein Fremder will mir an den Kragen, ein Bruder bringt den Feind als lieben Gast ins Haus, eine Dame, die der Inhalt meiner Sehnsucht ist, lässt mich abblitzen. So schlecht, Rodrigo, ist das um mein Glück bestellt. Weißt du aber, was dich am meisten schmerzt? Davon hast du keine Ahnung. Oh doch, es ist die Eifersucht auf deinen Bruder und die schöne Beatrice. Ach, da irrst du dich. Ja, was dann also? Wenn ich ganz aufrichtig sein soll, ich sage dir das im strengsten Vertrauen, so schmerzt mich am meisten, dass mein Bruder so unvorsichtig ist, einen jungen Mann ins Haus zu bringen. Wohlwissend, eine verwitwete ebenso junge wie schöne Schwester zu besitzen, die unter dem gleichen Dache weilt, die wieder nicht unbekannt sein wird, ein so zurückgezogenes Leben führt, dass sie die Leben der Sonne kaum berührt. Der einzige Mensch, der sie hin und wieder besucht und auch nur, weil sie eine weibliche Verwandte ist, ist Doña Beatriz. Das weiß ich wohl. Doña Angelas Mann, Gott hab ihn selig, war Hafenkommandant und hinterließ ihr eine Menge Schulden, weshalb sie sich von aller Welt zurückzog, um vor ihren Gläubigen Ruhe zu haben. Dein Bruder kann es sich also gar nicht erlauben, sie Leuten vor Augen zu führen. Er muss, ob er will oder nicht, ihre Anwesenheit sogar verheimlichen. Es besteht also überhaupt keine Gefahr, dass euer Gast sie zu sehen bekommt. Und ihre Gemächer sind von den übrigen Räumen des Hauses streng abgesondert. Sie hat einen eigenen Eingang in der anderen Straße. Und die Türe, die ihr Zimmer mit den unseren verbindet, ist durch einen großen Glasschrank verdeckt, sodass keiner ahnen kann, was sich dahinter befindet. Und du meinst, dass dieser gläserne Anstandshüter genügen wird? Ein kleiner Stoß und er zerfällt in tausend Scherben. Dann adios, Tugend meiner Schwester. Isabel, setz mir dieses ekelhafte schwarze Witterzeug auf. Ich kann meinem grausamen Schicksal, das mich lebend begräbt, ja doch nicht ins Gehirn. Hier, es ist höchste Zeit. Ihr Bruder mag jeden Augenblick kommen. Er darf sie auf keinen Fall so erblicken wie vorhin auf der Straße. Ach, möge der Himmel in seiner Güte verhüten, dass ich in diesen Wänden hier sterbe, in denen mich die Sonne kaum berührt. Habe ich wirklich ein so grausames Los verdient, dass ich wie eine Nonne in einer Zelle verschmachten muss? In einem grauen Kerker, den nicht einmal der unbeständige Mond seine bleichen Strahlen wirft. Nachdem mir ein Mann verstorben ist, bin ich gleichsam mit meinen beiden Brüdern verheiratet, die in ihrer Eifersucht keine vernünftigen Grenzen kennen. Und da soll es ein Verbrechen sein, wenn ich tief verschleiert und in allem Anstand einer Festlichkeit beiwohnen will, die zu sehen ganz Madrid zusammenströmt. Mein Gott, es ist doch keine Ausschweifung, wenn man einfach frohe Gesichter und ein bisschen Leben um sich haben will. Zweifellos verbergen sie ihre Brüder deshalb, weil sie wissen, wie anmutig, elegant und schön sie sind. Und außerdem sind bei uns ja junge Witwen ein reines Fressen für die Weiberjäger. Sie sind ja am meisten der Versuchung ausgesetzt, verliebte Ungereimtheiten zu begehen. Allein, was mag wohl aus jenem höflichen jungen Fremden geworden sein, den Sie heute zu Ihrem Kavalier erkoren und dem Sie Ihre Ehre anvertraut haben? Ach, du verstehst es, in meine Seele zu lesen, Isabel. Ich habe in meiner Aufregung kaum an ihn gedacht, sondern nur an mich. Und als ich das Degengeklirr von weitem hörte, bilde dich mal ein, habe meine peinliche Lage so ernst genommen, dass er zu meiner Verteidigung die Klinge zog. Ach, es war töricht, ihn so zu nötigen. Allein eine verstörte Frau, was überlegt schon viel. Ich weiß auch nicht, ob er in Unannehmlichkeiten geraten ist. Jedenfalls hat uns ihr Bruder nicht länger verfolgt. Achtung, es kommt jemand. Angela! Mein bester Bruder, du kommst zu verwirrt, zu erregt. Ist etwas vorgefallen? Was hast du? Was ich habe, satt habe ich es. Mich ekelt alles an. Oh, wie zweifellos hat er mich erkannt. Es schmerzt mich, dass man so wenig auf dich achtet. Aha. Und das Schlimmste ist, dass man Verdruss nicht weniger gibt, da ich dir jetzt gegenüberstehe. Und auf welche Weise mache ich dir Verdruss, mein lieber Bruder? Du allein bist der Grund. Oh, weh. Angela, dass dich dein eigener Bruder so wenig beachtet, das kann ich schlecht verstehen. Immer wenn du ihm einen Kummer anvertraust, fügt er dir einen neuen hinzu. Nicht umsonst verdoppelte er auch mir den Verdruss, den ich schon hatte, durch einen Gast, den ich im Zweikampf verwundete, ohne ihn zu kennen. Wie geschah denn das? Ach, ich kam auf den Platz vor dem Palast, ich drängte mich durch ein Gewirr von Kutschen und Reitern und erreichte endlich eine Ansammlung von fröhlichen jungen Leuten, die eine verschleierte Dame mit schmeichlerischen Reden umwarten, die jeden Satz, den sie sagte, mit Bewunderung aufnahmen und ihren Verstand und ihre feine Wesensart rühmten. Im Augenblick, da ich auftauche, spricht sie kein einziges Wort mehr. Sie zieht ihren Spitzenschleier noch dichter, um sich vor meinen Blicken zu verbergen. Da ich sie also nicht erkennen konnte, beschloss ich, ihr zu folgen. Ich lief so eine Weile hinter ihr her, da plötzlich hält mich einer an, der sich hernach als Diener unseres neuen Gastes entpuppt. Er bittet mich, ich soll ihm einen Brief vorlesen. Da er nicht ablässt, mich zu drängen, fasse ich ihn unsanft an. Da kommt sein Herr und Gebieter, also unser Gast, ihm zu Hilfe, wird händelsüchtig. Wir beide ziehen schließlich vom Leder und schlagen uns. Sieh dir das schlechte Frauenzimmer an, in welch scheußliche Situation sie dich da gebracht hat. Predige ich dir nicht schon seit eh und je, dass Frauen nichts anderes im Kopf haben, als Männer in Abenteuer zu verwickeln? Das mag schon stimmen, aber sag, was hast denn du den ganzen Nachmittag über gemacht? Nichts Besonderes. Ich bin zu Hause geblieben und habe mich in Weinen und Klagen geübt. Hat dich unser Bruder besucht? Er hat sich seit heute Morgen nicht bei mir blicken lassen. Diese Sorglosigkeit, mein Franz, ist nicht mehr zu ertragen. Ach, was macht er darüber, kann den Kopf zerbrechen. Er ist nun mal unser älterer Bruder und wir nähern uns von seinem Geld. Tja, wenn du damit zufrieden bist, meinetwegen. Es hat mir nur wegen dir leid getan. Nun denn, so will ich zu ihm hinübergehen und ihm einen guten Nachmittag wünschen. Was sagen Sie nun, Signora? Diesen haarsträubenden Vorfällen stellt sich mit einem Mal heraus, dass der, der sie gerettet hat, hier in unserem eigenen Hause wohnt. Möglich ist in dieser Welt viel, aber ehe ich Ihnen nicht von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden bin, will ich es nicht glauben. Ja, wenn es nur das ist, ich kann Ihnen leichter zu verhelfen, ihn zu sehen. Und sogar mehr als das. Ach, du bist verrückt. Sein Zimmer liegt doch sicher ganz woanders als das meine. Aber keineswegs, es kann es tatsächlich an das Ihre an, Signora. Oder schreckt Sie das etwa? Eigentlich liegt mir gar nichts daran, ihn zu sehen. Aber die Gewissheit, dass er es ist, möchte ich doch haben. Sag mir, wie wäre das möglich? Ja, wissen Sie denn nicht, dass sich hinter dieser Türe ein Glasschrank befindet? Ihr Bruder hat ihn hinstellen lassen. Aha! Du meinst, man könnte ein Loch bohren? Ein Loch durch diese Tür mit ins Nebenzimmer zu schauen? Mir geht noch viel mehr im Kopf herum. Na, sag schon! Diese Türe ist die Hinterwand des Schrankes. Man braucht sie bloß aufzumachen und schon bewegt sich der Schrank ganz von selbst zur Seite. Der Weg ins andere Zimmer ist offen. Ich habe das alles natürlich nur durch einen dummen Zufall erfahren. Das Beste aber ist, Don Luis glaubt jetzt, Don Juan habe den Schlüssel in Verwahrung und Don Juan nimmt dasselbe von Don Luis an. Wer ihn aber wirklich hat, das bin ich. Sie sehen also, Signora, wenn man unbedingt in das Zimmer unseres Kavaliers eindringen wollte, es wäre das reinste Kinderspiel. Schön und gut. Was aber, wenn unser Kavalier es umgekehrt macht und bei uns einsteigt? Ach, deshalb brauchen Sie sich doch keine Sorgen zu machen, Signora. Er kann doch unmöglich vermuten, dass sich hinter dem Schrank eine Tür befindet. Also gut, versuche herauszubekommen, ob die Verletzung unseres Gastes ernst ist oder ob er heute noch ausgehen wird. Ich glaube nicht, dass seine Wunde so gefährlich ist, dass er das Bett hüten muss. Wollen Sie etwa gar in sein Zimmer? Ach, weiß Gott, es ist eine verrückte Idee von mir. Ein kindisches Verlangen, das mir nicht aus dem Kopf will und mich einigermaßen quält. Ich muss unbedingt wissen, ob er derselbe ist, der mir so uneigennützig Beistand gewährte. Ein Mann, der ohne mit der Wimper zu zucken für eine ihm völlig unbekannte Dame sein Leben aufs Spiel setzt. Ist es wert, dass man ihm dankt? Das wäre ein schöner Spaß. Aber wie, wenn er die Sache in die große Glocke hängt? Och, das wird ein Mann von seinem Format nie und nimmer tun. Er ist ein Kavalier, bei dem Verstand, Tapferkeit und gute Sitte sich das Maß halten. Du brauchst gar nicht so spöttisch zu lächeln, Isabel. Ich habe ihn bloß für einen kurzen Augenblick gesehen. Aber in diesem kurzen Augenblick las ich alle diese Tugenden aus seinem Gesicht. Ich glaube nicht, dass er der Mann ist, der ein Abenteuer ausplaudert. Ich hoffe es für Sie, Signora. Weiß der Himmel, wie das noch alles ausgehen soll? Es ist am besten, ihr seid vernünftig und legt euch jetzt zu Bett. Es tut mir von Herzen leid, dass euch mein Bruder diese, wenn auch Gott sei Dank, geringe Wunde zugefügt hat. Don Luis ist ein Edelmann, er führt eine fantastische Klinge. Und wenn für seinen Großmut halte ich ihm meine Stange, wie es mit... Ihr irrt, Don Manuel! Da ist er ja. Ich bin der Eure. Hier die Klinge, die euch diese Wunde zugefügt hat. Ich muss sie strafen. Wie einen Diener, der seinen Herrn durch schlechtes Betragen erzürnt hat, weise ich sie aus dem Haus. Dieser Stahl soll nimmer der Schutz meines Lebens sein. Ich übergebe ihn euch, tut mit ihm, was euch beliebt. Wohlan! Eurer Kraft bin ich bereits unterlegen, jetzt beuge ich mich auch vor eurem Geist. Wen in aller Welt sollte ich jetzt noch fürchten, wenn sich eure Klinge mit meiner Hand verbindet? Der Flammenarsch, der Würde! Hey, was denn? Der Herr und Gebieter über 700.000 schweineschnäuzige, kreuzneugige Schwefel und Pestteufel, der russige Salpeterringe. Der leibhaftige Satan als höchstpersönlich soll mich meinetwegen mit seinen gottverfluchten Krallen in den vesuvischesten Höllenpfuhl schmeißen. Hey. Ja, das ist bestimmt kein angenehmer Aufenthalt, aber immer noch besser als dieses lausige, hyänenbekackte Rattennest Madrid. Oh, was soll denn das kosten? Nimm die gefälligst zusammen. Ein Fass Wein mag sich zusammennehmen. Was sollen die albernen Rätsel? Herr, ihr fragt mich, was sie sollen. Hier habt ihr die Lösung. Herr, wer seinen Feinden hilft, das ist ein Hundsfott und ein Verräter. Er redet den vollkommensten Unsinn. Was für ein Hundsfott und Verräter? Ja, das Wasser, ihr Herren, das Wasser. Ja, aber zum Kuckuck, was hat dir denn das Wasser zuleide getan? Herr, ich kam den Buckel voll mit Zaumzeug und Gepäck, schnurgerade die Straße entlang. Auf einmal rutsche ich aus. Das Gleichgewicht verlässt mich wie ein Vogel sein Nest und mich haut es mit dem ganzen Geraffel mitten in den Straßendreck. Man kann sich vorstellen, was in diesen Pfützen da alles herumschwimmt, oder? Du bist besoffen wie eine Feldschlange, heb dich weg, Havante hinaus! Don Manuel, wenn ich besoffen wäre, würde ich dann das Wasser vermaledeien? Herr, ich habe einmal in einem uralten Schmöker gelesen, dass einer herging und aus Wasser Wein machte. Weiß der Teufel, das könnte bei mir auch einmal passieren. Werd mir, du Lügensack und Schurke! Du sagst, du hättest in einem alten Schmöker gelesen und diesen verdammten Brief zu entziffern warst du nicht imstande? Herr, ich bitte euch, seid darum nicht böse. Gedrucktes lese ich selbstverständlich, aber dieser Brief war ja von einer derartigen Kralle verfasst, dass kein Esel daraus schlau geworden wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Ach, Karamba! Aufs Maul ist er nicht gefallen, der Kerl! Er ist der größte Stockner im ganzen Königreich, dies und jenseits der Meere, lasst ihn doch ruhig. Für mich aber bin ich höflichst um Urlaub, ich habe noch in der Stadt zu tun, ein dringender Besuch, der sich leider nicht aufschieben lässt. Es sei euch gerne gewährt, Don Manuel, wir sehen uns zum Abendbrot wieder. Ja! Pack die Sachen aus, Cosme! Hör zu, Bursche! Hier gebe ich dir den Schlüssel zur Zimmertüre. Verliere nicht. Es gibt bloß zwei im Haus. Den zweiten habe ich. Es wird am besten sein, du lässt ihn, wenn du gehst, im Schloss stecken. Dann kann die Magd am Morgen gleich, wenn sie kommt, herein, um das Zimmer aufzuräumen. Ne? Und hier, Don Manuel, dies ist der Schlüssel für die Hauspforte. Endlich hätten wir diese staubige Wallfahrt nach Madrid hinter uns. Sollen wir einmal sehen, was dabei für mich herausgesprungen ist. Ja, wenn man so wie ich auf großer Fahrt ist, Tag für Tag, Meile um Meile hinter Marsch verstreichen lässt, da müsste man ja von gestern sein, wenn man die günstige Gelegenheit vorübergehen ließe, seinen hohen Herrn und Gebieter finanzmäßig ein wenig über den Löffel zu balbieren. Heraus, teuerster Schatz, meine Eingeweide, und an mein Herz. Was bist du doch rund geworden. Als schmalhüftiges Jüngfein bist du mit mir fortgeritten. Und jetzt siehst du aus wie eine Maid im 9. Monat. Aber tröste dich, ich werde deinen Kinderchen ein lieber Vater sein. Was soll ich jetzt tun? Soll ich die Häupter meiner Lieben zählen oder soll ich mich stehenden Fußes in die nächstbeste Lumpentaverne verfügen? Ach Gott, eine Frage für Götter. Am besten, ich konsultiere den weisen Gescheiten Don Cosme selbst. Also, bester weiser Gescheiter Don Cosme, verstattet, dass ich euch mit einer lebenswichtigen Frage komme? Nein, nein, keine Angst, ich will euch nicht anpumpen, ich bin selber bei Kasse, aber hättet ihr nicht Lust, den restlichen Nachmittag mit einem tüchtigen Humpen an der Brust zu verbringen? Ein harmloses Vergnügen. Die heilige Kirche gestattet's, wie könnte es der Leib und Seele schaden? Auf, sprach der Fuchs zum Hasen! Ihr müsst euch deshalb nicht in Galler werfen. Dank, bester Weiser, Signor Don Cosme, eure weisen Ratschläge seien befolgt. Abenteuer auch nur auszudenken? Was ist das? Zwei geöffnete Mantelsäcke? Oh, was nicht verschlossen ist, braucht man nicht zu öffnen. Oh, du meinst doch nicht etwa... Aber doch, Signora, kommen Sie. Lassen Sie uns ein wenig nachgucken, was da drinnen ist. Sicher eine Menge schöne Sachen, ne? Ich glaube, allzu viel wird es nicht sein. Was ist das? Papiere, Papiere, nichts als Papiere. Sollten es gar Liebesbriefe sein? Ivo, lauter trockene Akten, wahrscheinlich Rechtsangelegenheiten. Schwerer als die 7 Todsünden. Gibt es sonst noch was? Ah, hier ist Unterwäsche. Aus feinem weißen Linnen. Riecht sie gut? So gut, wie frische Wäsche eben riecht. Oh, das ist ja ein Wohlgeruch aus dem feinsten Duftladen. Was ist denn da in dieser schwarzen Tasche? Sonderbar, ein eisernes Instrument? Oh, wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Ding, mit dem die Barter Zähne auszureißen pflegen. Eine Art Zange. Oh nein, wie dumm ich bin. Es ist eine Lockenschere. Sieh mal eine an. Unser Herr Kavalier kräuselt sich das Haar. Hier sind Bürsten, Kämme, Pinzetten, Flästerchen. Alles schön fein säuberlich geordnet. Und hier ist ein Packen Brief. Schnell, gib her. Oh, eine Frauenhandschrift. Und hier ein Medaillon. Ja, warum starren Sie es denn so an? Wie wunderschön diese Frau ist. Mir scheint, Sie sind nicht sehr froh über unseren Fund. Och, red nicht so albern, warum sollte es mich ärgern? Was wollt ihr denn jetzt tun? Ich werde ihm ein kleines Briefchen verfassen. Und ich will einstweilen im Felleisen des Dieners etwas herumstöbern. Was mag der wohl mit sich führen? Milder Himmel, das ist ja eine Menge Geld. Ach, aber leider nichts als grobes Kupfer. Mir scheint, unsere beiden Kavaliere sind etwas kahl im Beutel. Ich will ihm einige Stücke Holzkohle in die Börse tun. Da wird er sich sagen, wie in aller Welt ist es möglich, dass mir die Kreuze in der Geldkatze abbrennen? So, mein bester Freund. Der Brief ist fertig. Aber wo werde ich ihn hinlegen, dass ihn keiner meiner Brüder findet? Legen Sie ihn doch ins Bett, denn da hinein steigt sicher kein anderer als er. Da hast du recht. Es gibt keinen besseren Platz. So. Aber jetzt schnell wieder alles in Ordnung zusammengeräumt. Beeil dich, wir haben keine Zeit zu verlieren. Still! Ich höre Schritte! Oh, um Gottes Willen, lass die Hand fliegen und stehen! Wir müssen verschwinden! So, jetzt hätten wir einmal ordentlich für meine hochwohlgeborene Wenigkeit gesorgt. Jetzt will ich auch für meinen Herrn sorgen. Warum nicht? Er ist auch nur ein Mensch. Ja, wo ist der Henker? Was ist denn das? Hier sieht sie aus wie auf einem Teufelssonntag. Will man uns versteigern? Ja, verflixt noch einmal, wie ist denn das möglich? Ich habe doch alles in schönster Ordnung zurückgelassen. Habe abgeschlossen. Und bin außer Don Juan der einzige Besitzer des Zimmerschlüssels. Das ist doch auch kein Mensch hier, oder? Hallo? Ist da jemand? Nun, vielleicht ist doch jemand hier und hält sich nur versteckt. Ein listiger Zwerg möglicherweise. Oh Gott, mir zieht er förmlich das Fleisch am Hintern. Heiliger Johannes vom Kreuz, wenn dieser listige Zwerg nur nicht meint. Hilfe! Großer Mohammed von Sevilla! Kohlen! Man hat mir mein Geld angezündet! Oh, das miese, ekelhafte Gespenst, das ist nichts weiter als ein ekelhafter Hausdieb und Brandstifter! Hey, was soll denn das für Schreien? Was ist geschehen? Was geschehen ist, meine edlen hohen Herren, eine Sache, die die Welt noch nicht gesehen hat, ist geschehen. Nicht möglich. Ja, da legt man sich nieder und steht nie wieder auf. Wie kommt es eigentlich, dass hier ein Zimmer, das schon vermietet ist, mit einem Gast belegt? Wie? Was? Was? Ja, natürlich. Hier in diesem Hexenzimmer wohnt doch bereits ein Hausgeist, ein Kobold. Ein Kobold. Herr, ich war nur auf einen Katzensprung fort gewesen. Keine 5 Minuten unter Brüdern. Und als ich wiederkomme, da finde ich unsere Sachen wie Blaukraut und Runkelrüben durcheinander. Hey, seht doch, sieht's hier nicht aus wie bei Bettelmanns Erbschaftsabziehung? Kam etwas abhanden? Ja, soviel ich weiß nicht. Außer meinem sauer ersparten Notgroschen. Hier, in diesen Beutel eines armen und bescheidenen Mannes hat er gesteckt. Und jetzt bitte sehen Sie. Kohle! Garstige, gemeine Holzkohle! Was soll die ganze Naretei, Cosme? Herr, ich schwöre euch, bei mindestens 17 rechtgläubigen Nothelfern, das ist keine Naretei. Man sollte dir einen Bottich kalten Wassers aufsetzen. Du bist doch immer betrunken, Kerl. Wirst du denn immer nicht mehr sein? Ich bin es im Augenblick. Und wie? Ja, ja, ja, ja. Und wie? Nun, Manuel, ich wünsche euch eine geruhsame und gute Nacht. Euch wird dieser Kobold bestimmt nicht belästigen. Und sollte er es dennoch tun, so ratet ihm mit eurem Diener andere Späße zu unternehmen. Freund, ich beneide euch um diesen Hans Wurst vom Diener nicht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Reus. Was hast du denn jetzt wieder angestellt, du hirnrissiges Mondkalb? Musst du dich denn überall und stets als Obertölpel legitimieren? Wohin man mit dir kommt, alle Teil Ärger und Verdruss. Herr, jetzt, wo wir endlich alleine sind, kann ich frei von der Leber weg mit euch sprechen. Herr, ich schwöre euch noch einmal, hier aus diesem Mund ist nicht das kleinste Wörtchen gekommen, das gelogen wäre. Und der Leibhaftige soll mich meinetwegen fetzchenweise in der Luft zerreißen, wenn es nicht so war, wie ich gesagt habe. Herr, ich verließ dieses Zimmer nur, um einem menschlichen Bedürfnis Genüge zu tun. Ich habe natürlich abgeschlossen. Und als ich wiederkomme, da finde ich unsere Sachen so durcheinander. Ach was, du willst doch nur deinen Narrentum, ein Mäntelchen um die Schultern hängen. Pack lieber die Sachen ein und verfüg dich danach auf deinen Strohsack. Bei madigen Erbsen will ich lebendigen Leibes auf der Galeere verfaulen. Kerl, ich trommle dir deine Mücken aus dem Hirnkasten. Herr, wenn ihr so etwas tätet, dann müsste ich mich sehr bedauern. Gütiger Himmel, ich bin müde, ich will schlafen, du langweilst mich. Wie's beliebt. Das ist doch mehr als Pizza. Reich mir den Leuchter, Cosme. Was gibt's denn? Oh Gott, mir schwand nichts Gutes. Herr, ich spür's im Magen. Habt ihr etwa dieses zwergenhafte Monstrum von einem Kobold im Bett gefunden? Ich hob eben die Decke auf. Da lag dieses Briefchen darauf. Na, komm her schon. Ein Brief? Welch eigenartig zarte Handschrift. An euch adressiert? Ja, so halb und halb. Mit vollem Namen? Halb und halb. Niemand anderer als Don Manuel breche dieses Siegel. Halt, Herr! Ich beschwöre euch um aller Heiligen Willen. Öffnet diesen Brief nicht, bevor wir ihn mit Weihwasser besprengt haben. Aber du bist ein abergläubischer Narr. Na, schau her. Mein großmütiger Retter, die Sorge um euer Wohlbefinden erfüllt mich mit Bangigkeit, da ich Grund und Ursache eines Abenteuers war, das euer Leben in den Bereich höchster Gefahr versetzte. Ich bitte euch, lasst mich wissen, ob eure Verwundung schwer. Eure Antwort legt dorthin, wo ihr diesen Brief fandet. Ich bitte euch, ihr müsst dieses Geheimnis vergessen, denn in dem Augenblick, da einer eurer beiden Freunde davon erführe, wäre es um meine Ehre und um mein Leben geschehen. Höchst seltsam. Eigenartig. Bemerkenswert. Was soll daran seltsam sein? Das Ganze ist klar wie ein schöner Tag im April. Ich verstehe nicht, was der April mit einem schönen Tag und diesem Brief zu tun hat. Die verschleierte Schöne, du dummer Affe, die vor Don Luis in 1000 Ängsten floh. Wer sollte sie denn anderes sein als die Dame seines Herzens? Er ist doch unverheiratet, also kann es nicht seine Frau sein. Warum mir aber auch so viel daran gelegen war, von ihm nicht gesehen zu werden. Aber wenn es so ist, dann hat es ja praktisch keine Schwierigkeiten, in das Haus ihres Freundes zu gelangen. Ja, das leuchtet mir schon ein, aber woher wusste sie, dass ihr auf der Straße verwundet worden seid? Sie schreibt doch in diesem Brief davon. Das wird er schon irgendwie erfahren haben. Natürlich durch einen Diener euresgleichen hat er nichts anderes zu tun, als in alles die Nase zu stecken. Diesem Diener wird es auch den Brief übergeben haben. Ja, aber wie kam der Bursche ins Zimmer? Ich habe doch abgeschlossen. Wird wohl vor uns da gewesen sein. Nein, das war ein Kobold. Ach, das nicht der Kobold. Schau lieber im Alkoven nach. Ja. An den Fenstern. Durch diese Läden und Eisenriegel kommt kein lebendiger Christenmensch. Ja, dann freilich weiß ich auch nicht mehr, was ich davon halten soll. Aha. Und was geschieht jetzt weiter? Ich werde eine Antwort verfassen, denn sie soll erfahren, dass mich diese neckische Geheimnistuerei weder in Erstaunen versetzt, noch in Verwunderung fallen lässt. Früher oder später werden wir auch den Burschen zu fassen kriegen, der die Briefe bestellt und abholt. Sollten wir nicht lieber Don Juan von der Sache benachrichtigen? Nicht ein Wort. Und solltest du einen Laut von dir geben, Bursche, dann bringe ich dich um. Wir dürfen eine Frau, die mir vertraut, nicht verraten. Ja, aber Herr, hier stimmt doch etwas nicht. Irgendetwas geht doch hier nicht mit heiligen Dingen zu. Aber wieso denn? Ja, so, Herr, nehmen wir doch einmal an, es gehen und kommen Briefe. Und wir sind nicht imstande herauszufinden, woher und wohin. Was würdet ihr da glauben? Ja, ich würde glauben, dass es natürliche Wege gibt, hereinzukommen und wieder hinauszugehen. Dass uns diese natürlichen Wege vor der Hand noch unbekannt sind. Mit Zauberei und unterirdischen Gewalten wirst du mich nie überzeugen können, Cosme. Aber Kobolde gibt es doch. Ich habe noch keine gesehen. Und Dinge, die in der Nacht herumgehen und poltern und knarren. Damit schreckt man kleine Kinder. Und Hexenweiber. Ach was. Und Zauberinnen. Hirngespinste. Und Nachtmare mit Affengesichtern. So einer bist höchstens du. Und Schwarzkünstler. Am Theater vielleicht. Und Teufelsbesessene. Mein Gott, geh in ein Narrenhaus und lass dir deinen eigenen austreiben. Herr, jetzt habe ich euch. Vielleicht der Leibhaftige selbst. Ach, der mag dich meinetwegen holen, aber lass mich in Frieden. Herr, und wenn ich euch gar schön bitte, die armen Seelen in Fegefeuer. Was, die soll in mich verliebt sein? Mach dich doch nicht lächerlich. Lass mich in Frieden, ich will schlafen. Gut, dann sagt mir nur noch eines. Wie soll es jetzt weitergehen? Du wirst den Tag und Nacht auf der Lauer und wie ein Wildstieb auf deinen Kobold passen. Lege meine Schlinge, grabe meine Fallgrube, stelle meinetwegen ein Bein. Tu, was du willst. Ja, fang ihn mir. Herr, ich sage euch, ihr seid auf dem Holzweg. Es gibt Kobolde. Und ich könnte hier jahrelang auf der Lauer liegen, ohne dieses unheimliche Ding zu fassen zu kriegen, das hier wie Tabak raucht durch alle Ritzen und Schlüssellöcher drin. Merkwürdig, wenn du erst einmal das Ende gehört hast. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Sache mit dem Glasschrank und der Tür dahinter. Du drangst in sein Zimmer ein, schriebst diesen Brief und schon am nächsten Tag hieltest du Antwort. Genau das. Also ich sage dir, der Brief, den er zurückschrieb, war so höfisch und galant, wie man es nur wünschen kann. Hier ist das Blatt, Beatrice. Ich glaube, sein Inhalt wird dir auch gefallen. Mabel, Dame, wer immer ihr auch sein möget, ihr bildet den Herzenstrost eines kranken Ritters. Und durch eure liebreiche Kunst mildet ihr Leiden, die ein widriges Geschick ihm verleiht. Ich bitte euch, Dame, wollet mich wissen lassen, welch boshaft Gezwerg oder heidnischer Riese euch mit dem Zauber belegt, als Kobold und Irrlicht zu flattern? Auf dass ich in eurem Namen, Dame, zum anderen Mal mein Schwert ziehe für euch, so ich wieder heil von erhaltenen Wunden. Sollte ich aber umkommen dabei, was tut es? Der Tod folget dem Leben, doch die Liebe bleibet. Möge euch Dame der Herr des guten Lichtes schirmen und auch meine nicht vergessen, der Ritter der Dame Kobold. Bei meinem Leben, sein Stil ist ausgezeichnet. Selbstverständlich habe ich mit gleicher Münze geantwortet. Ich begab mich als ein zweites Mal hinein. Still, ich höre jemanden kommen. Wahrscheinlich ist es dein Bruder Juan. Er wird sich glücklich schätzen, dich hier in seinem Haus zu sehen. Wenn ich bei der Wahrheit bleiben soll, mich betrügt es auch nicht gerade. Oh, wie sagt doch nicht schon ein altes Sprichwort? Kein Übel, darin nicht auch Gutes liegt. Dasselbe kann ich jetzt bei mir anwenden. Ich habe nämlich erfahren, dass ihr, schönste Beatrice, mit eurem Vater schweren Verdruss hattet. Dieser betrübliche Anlass führt euch nun zu mir und solcher Art wird mir durch euren Kummer das Glück zuteil, euch unter meinem Dache anzutreffen. Seid mir tausendmal willkommen, schönste Cousine der Welt. Ihr bringt eine strahlende Sonne in mein dunkles Haus, zumal euch, wie ich sehe, ein makelloser Engel zur Seite weilt. Ja, Don Juan, es ist leider wahr. Ich habe mich mit meinem Vater entzweit. Deshalb schickt er mich hierher zu meiner Cousine, deren Tugend ihm so viel Vertrauen einflößt, dass er mich hier sicherer wähnt als zu Hause. Ihr aber, Don Juan, seid schuld an diesem Zwist, denn jemand sah ich gestern Nacht von meinem Balkon, als wir uns heimlich unterhielten. Mein Vater hat natürlich keine Ahnung, dass ihr derjenige wart. Wie sonst hätte er mich in euer eigenes Haus geschickt. Doch auch ihr sollt erfahren, dass dieser Streit, so wie er mir tut, Freude für mich bringt. Euch beiden Verliebten ist heute das Glück gold. Deshalb ist Don Juan sogar mir gegenüber liebenswürdig. Weißt du, was ich vermute, Schwester? Du rächst dich nun für die Beschwerde, die dir mein Gast bereitet. Darum hast du unsere Cousine eingeladen, damit auch mir nichts erspart bleibt. So wird es wohl sein. Und nun ist es an dir, ihr ein Gastgeschenk an zierlichen Seufzern zu machen. Ich muss sagen, eine solche Rache macht mich überglücklich. Gott beschütze euch. Ach, er hat recht. Sein Gast verursacht mir einige Beschwer. Sehe ich mir Don Juan für dich in Feuer und Flamme steht, so fühle ich, wenn auch gegen meinen Willen, dass es mir mit Don Manuel genauso ergeht. Ich bitte dich, erzähle mir dein Abenteuer weiter. Dir zuzuhören ist die einzige Medizin, die mir bei Don Juans Abwesenheit hinweghelfen kann. Also hör zu. Seine und meine Briefe flogen hin und her. Und ich muss zugeben, seine waren tatsächlich kleine Wunderwerke. Zwitterdinge aus Scherz und Ernst, wie ich zuvor noch keinen gelesen habe, Beatrice. Und wie kommt er mit der ganzen Rätselhaftigkeit zurecht? Er hält mich für Don Luis' Geliebte, die sich vor diesem verbirgt, für sein eigenes Zimmer aber einen zweiten Schlüssel besitzt. Mir gibt dabei nur eines zu denken. Was? Wie kommt es, dass ein Mann, dem du Briefe zustellst, dir nicht auflauert? Es wundert mich, dass er dich noch nie dabei ertappt hat. Ach, er hat es wohl versucht. Ich aber habe einen Diener bestellt, der seine Schwelle überwacht und mir genau berichtet, wann er ausgeht. Oh, es ist an der Zeit, dass ich Isabelle mit dem Körbchen hinüberschicke. Eine andere Frage. Was? Was gedenkst du mit all diesen Verrücktheiten zu erreichen? Ich weiß es selbst noch nicht recht. Vielleicht habe ich es anfangs nur getan, um Irrkummer und Langeweile zu vertreiben. In der Zwischenzeit ist aber etwas hinzugekommen. Du wirst es nicht glauben, Beatrice, ich bin eifersüchtig, weil ich in seinem Gepäck das Medaillon einer schönen Dame fand. Ach, Himmel, ich möchte am liebsten mit ihm sprechen. Wie willst du es anstellen, ihn zu sehen? Ich werde dir verraten, was für einen Plan ich mir ausgedacht habe. Eine List, ihn bei mir zu empfangen, ohne dass er eine blasse Ahnung hat, wo er sich befindet. Achtung, der zweite Bruder kommt. Don Luis ist im Anmarsch. Ich erzähle dir später weiter. Ich gehe lieber. Ich will es vermeiden, mit Don Luis zu sprechen. Wohin, schönste Beatrice? Warum wollt ihr fort? Euretwegen, Don Luis. Sollte ein Wesen, das an Reinheit und Licht die Sonne übertrifft, fliehen, weil ich gekommen bin? Bin ich etwa die Nacht? Ich weiß, ich stehe ohne die geringste Hoffnung vor euch. Ich fühle, dass mein Werben um euch sinnlos ist. Aber dennoch liebe ich euch mehr als irgendetwas auf der ganzen Welt. Und je verzweifelter ihr euch gegen meine Neigung wehrt, desto zärtlicher will ich euch verehren. Und könnt ihr das schließlich nicht mehr ertragen, so lehrt mich, euch zu hassen. Oder einfacher, liebt mich. Selbst wenn es mir möglich wäre, euren Schmerz zu lindern, würde ich es nicht tun. Denn eure Qual verleiht euch so schöne Worte, dass ich sie nicht missen möchte. Wie grausam ihr mich behandelt, Doña Beatrice. Sagt, wer hat mich das Klagen gelehrt? Wer gab mir die Sprache, meine Entsagung auszudrücken? Nun gut, so fahrt fort, höflich zu seufzen, bringt euren Kummer in geschliffene Verse und ihr werdet einen großen Dichter abgeben. Ihr wollt doch in Wahrheit gar nichts anderes. So hört mich an und lasst uns beide leiden. Wozu soll das gut sein? Ich bitte dich, beste Freundin, halt ihn zurück. Du siehst, dass du nichts ausrichten kannst. Sollte es möglich sein, dass ein Mann so schwach ist? Schwester, was soll ich denn noch tun? Deinen Schmerz sollst du vergessen. Glaube mir, es gibt Schlimmeres, als ohne Gegenliebe zu lieben. Was du tust, Bruder, ist ein ständiges Sterben und keine Liebe mehr. Gott, wie könnte ich diese schwarz erstickende Trauer vergessen, wenn sie mir doch wenigstens einmal ein Lächeln gewähren wollte. Aber ohne einen Schimmer von Hoffnung der Zukunft entgegenbrüten, ist eine Qual, die mich blind macht und in dumpfe, drückende Nacht hüllt. Gestellt. Oh, ich armes, geplagtes Mädchen. Hier ist es ja finster wie in einem Mauseloch. Und ich darf nicht einmal Licht machen. Jetzt kriege ich es wahrhaftig noch mit der Angst zu tun. Ihr lieben Heiligen, bitte steht mir bei. Mein Kobold. Aber was höre ich denn da? euch demütiglich, mich vor euren zauberischen Firlefanzereien verschonen zu wollen. Liebe Frau Kobold, fangt mich nicht ein. Ich bin ja so klein und ganz allein. Unglaublich, was einem alles für Gedichte einfallen, wenn die Angst hinten hochkriecht. Ha! Hilfe! Ich bin ermordet! Einen Beichtvater! Was soll denn das, Cosme? Was treibst du im Dunkel? Wo ist das Licht? Herr, wir sind beide ermordet. Ich durch einen Keulenschlag und das Licht durch einen giftigen Hauch. Ach was, deine Feigheit hat eine ausgewachsene Grille ins Hirn gesetzt. Ja, aber eine Koboldschrille. Wenn ich nur die Türe finden könnte. Hab ich dich endlich, Cosme, hier und fix ein Licht gemacht. Herr, nicht auslassen. Keine Sorge, aber schafft mir ein Lichtkern. Pest und Hund ist euch, ich finde mein Feuerzeug nicht. Ja, aber schnell, du Bärenhäuter, und ich breche dir den Hals. Wer du auch immer bist, ich schwöre dich, bringe dich auf der Stelle um, wenn du versuchen solltest, mir zu entfliehen. Gott helfe mir, ich durchbohre dich mit meinem Stilett. Habt ihr den Kobold? Herr, Zauber über Zauber! Der Kobold hat sich in eurer Hand in ein Körbchen verwandelt. Ja, zum Teufel, auch das sehe ich. Warum hast du auch so lange mit den Anzünden herumgefackelt? Herr, wenn das keine koboldischen Scherze sind, dann bin ich an einem Haufen Salat ersticken. Ach was! Diese Person hat sich gewiss in meinem Zimmer einschließen lassen und dann wurde sie von dir ertappt und löschte das Licht aus dem Behälter, drückte sie mir in die Hand, um entfliehen zu können. Ja, aber wohin? Diese Tür natürlich. Aber Herr, ich bitte euch um euer heiligen Willen, macht mir den Kopf nicht doll. Ich sah doch dieses unheimliche Wesen beim ersten Schimmer meiner Kerze hier an dieser Wand verschwinden. Seltsam, wie sah es aus? Ja, so wie ein Mönch. Aber so ein wutzig kleiner, mit einer riesen Kapuze. Ein sogenannter Kapuzinerkabold. Das schien dir nur, so weil du ein Hasenfuß bist. Leuchte mir lieber. Wir wollen mal sehen, was uns dein Pater Schönes beschert hat. Nimm mir den Korb ab. Nein, nein, Herr, nicht diesen Hexenkorb. Keine Schwachheiten, Cosme, nimm ihn schon. Herr, stell dich lieber zu Boden. Ach was. Frisches Linnenzeug und ein Briefchen obendrauf. Wir wollen mal sehen, was uns dein ehrwürdiger Pater schreibt. Da ich erfahren habe, dass ihr in der kurzen Zeit, die ihr in diesem Hause wohnt, noch keine frische Wäsche bekommen habt, bitte ich euch einstweilen mit der Vorlieb nehmen zu wollen, die ich euch schicke. In Hinsicht dessen, was ihr von Don Luis meint, nämlich, dass ich seine Geliebte sei, kann ich euch versichern, dem ist nicht so. So viel, bis wir uns sprechen. Gott behüte euch. Ein getaufter Kobold. Er führt gut christliche Wünsche in der Feder. Glaubt ihr jetzt, dass es Kapuzinerkobolde gibt? Meinetwegen, du Spukapotheker. Diese Schriften verwahre gut, denn sie sind es, worauf es ankommt. Ich will in der Zwischenzeit meinem lieben Kobold eine Antwort verfassen. Glaubt ihr jetzt an Kobolde? Unterbrech mich nicht mit deinen ewigen Geisterposten. Geisterposten, Geisterposten, Herr, aber ihr müsst mir zugeben, dass ich der Leidtragende bei der ganzen Sache bin. Ja, aber wieso denn? Na ja, wenn unser Gepäck von unsichtbaren Händen herumgewirbelt wird, dann lacht ihr. Aber ich bin es, der es immer zusammenklauben muss, was gar nicht so einfach ist. Und wenn man euch ein Körbchen als Angebinde zustellt, ein Ausbündchen an Zierlichkeit, aber mir einen Faustschlag vor die Nase knallt, dass ich meine, ich müsse mein Gehirn ausnießen, dann sage ich mir, Herr, ihr seid es, der hier die Freuden und Vorteile genießt. Und ich bin es, auf den es Schaden und Verdruss regnet. Jetzt geh, Cosme, pack die Sachen ein, hier. Ich erwarte dich in Don Juans Zimmer. Herr, was soll ich denn viel packen? Bei Hofe trägt man schwarz, da genügt noch die Schmutzwäsche. Schließ gut ab und steck den Schlüssel ein. Sollte man in der Zwischenzeit sein, wir dürfen Don Juan und so viel ich weiß an den Zweiten. Verdammt nochmal, es verdrießt mich nicht wenig, dass ich zum Escorial muss, ohne vor dieses Rätsel enttreten zu haben. Er glaubt nicht an Kobolde. Aber mich soll er glauben lassen, was ich glauben will. Denn etwas muss der Mensch haben. Und wenn es nur ein Glaube ist. Cosme! Deine verschwiegene Stell dich ein ausplaudern? Aber nein, Beatrice, natürlich nicht. Aber du weißt ja, meine Brüder umschwirren, seit sie von deiner Anwesenheit wissen, das Haus wie Sternen gucke, um ein Schimmern von dir zu erspähen. Deshalb dünkt es mich leichtsinnig, meinen Plan zu verwirklichen, solange du hier bist. Ich will dir anvertrauen, wie du ihn trotzdem empfangen kannst, ohne dass ich dich dabei störe. Ich möchte unbedingt mit ansehen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Es wäre mir gar nicht recht, wenn ich schon vorher gehen müsste. Oh, wie willst du das anstellen? Was flüstern die beiden? Wir wollen ausstreuen. Mein Vater habe mich wieder nach Hause geholt. Man wird dann glauben, ich sei weit ab vom Schuss. In Wahrheit bin ich aber noch bei dir und bekomme alles mit, was sich hier abspielt. Was gegen mich ist? Ich kann dann in aller Verborgenheit mit ansehen, welche Blüten deine List treiben wird. Zum Teufel, was muss ich hören? Ich bin überzeugt, dass ich daran einen großartigen Spaß haben werde. Und wenn alles so geht, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir ohne lästigen Zeugen den Erfolg einer seltenen Liebe miterleben. Dieses stell dich ein, werde ich stören. Also gut, ich werde morgen herum erzählen, du seist abgesetzt. Wie schön, euch hier zu finden. Man hat euch längst vermisst, Don Juan. Ich war indessen bei Don Manuel, der eben abgereist ist. Oh, das darf nicht wahr sein. Warum erschrickst du, Schwester? Was ist dir? Es ist die unverhoffte Freude. Weiß Gott, es tut mir leid. Aber deine Freude wird nicht von langer Dauer sein, denn er kommt morgen wieder zurück. Es würde mich auch wundern, diesen Plagegeist so leicht loszuwerden. Unter uns gesagt, er war mir von Anfang an lästig. Nun, ein so schlimmer Gast ist er denn doch nicht. Du und Don Luis, ihr seid bloß gegen ihn, weil ihr wisst, dass ich ihn gerne habe. Liebte Beatrice, erlaubt, dass ich euch im Garten mit einem von mir verfassten Sonett Gehalt und Stärke meiner Treue darbringe. Ich werde ihm heute Nacht das Medaillon führen. Es stört mich ungemein, in der Vorstellung zu leben, dass er, wenn er mir Briefe schreibt, das Bild meiner Nebenbuhlerin vor sich hat. Es hat sich nichts geregt. Komm, unser Gast ist ausgeflogen. Ich bitte Sie, seien Sie leise, Signora. Oh, ich werde mich hüten, laut zu sein. Geh du inzwischen zurück und lass mich hier allein. Ja, wie Sie wünschen, Herrin. Das Fehlen der Papiere noch rechtzeitig bemerkt, aber nicht auszudenken, ohne das Zeuge im Escorial anzukommen. Los, such die Aktenkosme. Ja, aber so ohne Mond und Laterne. Ja, aber zum Teufel, du wirst doch wissen, wo du es hingelegt hast. Ja, aber Herr, ist doch so mutterseelenfinster hier. Ach, du hast wohl wieder das Herz in den Hosen. Springhasenfuß. Und ich leere dich hüpfen. Nein, Herr, ich würde ja wirklich gerne, aber vielleicht kommt mir ein Kobold leuchts. Himmel! Jetzt geht es nicht mehr mit rechten Dingen zu. So schnell schafft kein Mensch ein Licht ins Haus. Ich sterbe vor Angst, aber recht habe ich doch. Mir wird das Blut zu Eis. Vielleicht sollte ich fliehen. Hat es dich jetzt auch, Capitano Leone? Soll ich jetzt Grauen oder Staunen empfinden? Ja, mir fällt die Wahl leichter. Herr, seht ihr nicht, wie sich das Licht ganz von allein durch den Raum bewegt? Ach was? Himmel. Eine Frau. Oh Gott, welch Bild von einer Frau. Oh Gott, wer hat dieses Bild gemalt? Wie ich die Weiber kenne, sie selber. Hat man je strahlendere Augen gesehen? Sterne von Luzifers Himmel! Kein Reiz, keine Anmut ging ihr je so nah. Herr, ich wette, was sie trägt, einen Huf in seidenen Schuh. Am Fußgestellchen sollt ihr sie erkennen. Ein Füllhorn an Schönheit ist sie, ein hereingebrochener Frühling, ein Engel des Lichtes. Ja, gleich werden ihr die Hörner wachsen. Aber was um alles in der Welt hat sie mit meinen Akten vor? Ja, das ist ein dienstbarer Kobold. Der will euch eure Geschäfte erleichtern. Allmächtige, was soll ich jetzt tun? Noch nie mehr in meinem Leben habe ich so viel Furcht empfunden. Es ist das erste Mal, dass sie mich packt. Da geht's mir leichter. Ich bin in Übung. Ach was. Ob du nun Engel, Teufel oder Mensch seist, du wirst mir nicht entgehen. Das hätte ich mir denken können. Seine Reise war nur eine Finte. Ergib dich, Satanas! Sprecht, schöne Fremde. Jetzt nicht was Verstellung. Wer seid ihr? Don Manuel Enriquez. Der Himmel hat euch ein Gut von höchstem Wert im Voraus bestimmt. Rührt mich nicht an, bleibt mir fern. Mit grober Hand würdet ihr sonst euer Glück zerbrechen. Heißt es nicht in meinem letzten Brief, wir werden uns bald von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen? Dies ist nun eingetroffen und ihr blickt mich nun das erste Mal in menschlicher Gestalt. Ich flehe euch an, seid klug und lasst mich jetzt zufrieden. Vertraut mir und schweigt, wenn ich euch lieb bin. Geht nun. Herr, habt ihr nicht gehört? Auf was wartet ihr noch? Sie schickt uns weg, auch auf! Pfeifen! Wer du auch immer bist, wie kommst du hier herein und was willst du von mir? Jetzt will ich es wissen. Bist du ein Teufel? Gut, so entpuppe dich als Teufel. Bist du ein Mensch? So zeige dich mir als Mensch. Rühr mich nicht an, ihr zerbrecht euer Glück. Ach was! Meine Klinge wird beweisen, ob du Geist oder Leib bist. Halt ihn ein, wollt ihr mich töten? Ja, ich gebe zu, ich bin aus Fleisch und Blut. Ach, nur zu sehr bin ich es. Und mein einziges Vergehen ist Liebe. Wer seid ihr also? Gut, Don Manuel, ich gestehe. Aber nun sind wir beide in Todesgefahr. Denn sollte man uns sehen und uns belauschen, ist es um uns geschehen. Ich bitte euch, schließt diese Tür ab, auch die im Vorhaus. Es darf kein Licht gesehen werden, falls jemand vorbeikäme. Leuchte mir, Cosme. Siehst du jetzt, dass es ein Weib ist und kein Kobold? Ja. Aber Teufel oder Weib, das ist ein Kuchen aus gleichem Mehl. Ich sitze wie die Maus in der Falle. Isabella hat mich ausgesperrt. Unser Gast hat mich ertappt. Schnell, Signora, kommen Sie. Ihr Bruder fragt eben nach Ihnen. Gerettet. Die Türen sind verschlossen. Ihr könnt fortfahren, meine schöne Dame. Ich bin ganz ohr. Ja, wo ist sie denn hin? Durch die Luft. Schau mal, Kopf nach. Nein, nein, Herr, das liegt wirklich bei euch. Meinetwegen, gib her. Ja, von Herzen gern. Ha! Ha! Oh, du heilige Irmgardis! Ich werde verrückt. Ich werde verrückt, sie ist fort. Ja, aber diesmal konnte sie wirklich nicht durch die Zimmertür. Ja, aber zum Teufel, durch das Schlüsselloch wird sie doch nicht sein. Ja, doch was denn sonst? Herr, in der Bibel gehen sogar Kanäle durch Nadelöhre. Und was so einem heiligen Tier recht ist, kann dem Teufel nur billig sein. Und wenn ich dir sage, sie ist kein Geist, sie ist kein Spuk, sie ist kein Gespenst, hast du nicht gesehen, wie sie am ganzen Leib gezittert hat? Hast du meine Idee nicht so? Ja, schon, aber wie kann ein menschliches Wesen durch ein Schlüsselloch? Ich gebe ja zu, sie ist in einen Schatten hier eingedrungen, doch als ein menschliches Wesen konnte ich sie sehen und berühren. Sie hat gezittert wie eine Sterbliche. Himmel, wenn ich so weiter grüble, dann weiß ich nicht mehr, was ich bei diesem Abenteuer bezweifeln und was wir wahrhalten sollen. Ich schon, Don Manuel, ich schon. Heraus damit. Herr, sie ist eben ein Teufelsweib. Und das wundert mich überhaupt nicht, dass der Teufel sich einmal in ein Weib verwandelt. Sind doch die Weiber das ganze Jahr über die reinsten Teufel. Ach. Schön in der Falle. Mir bleibt nichts erspart. Kaum komme ich aus dem Escorial, als ich einen Brief von ihr vorfinde. Wieder dieses flatternde Blendwerk, wieder diese himmlische Beunruhigung, die mich stets beim Lesen ihrer Zeilen überkommt. Aber schreibt sie mir, solltet ihr den Mut besitzen, mich sehen zu wollen, so verlasst doch vor Einbruch der Nacht eure Wohnung und geht mit dem Diener, den ich euch schicken werde, zum Friedhofe von San Sebastian, wo euch zwei schwarz gekleidete mit einer Tragsenfte erwarten werden. Ich unternehme natürlich diese bizarre Expedition, erreiche mit dem Diener meinen nächtlichen Schauerort. Man verbindet mir die Augen. Zwei Mädchen, die aus der Stimme zu entnehmen vermochte, treten auf mich zu. Und mit diesem, sie führt mich an der Hand, muss ich durch Zimmer, durch endlose hallende Gänge, bis ich mich hier an dieser Stelle befinde. Was sehe ich? Licht! Oh Liebe, du hast das Ziel deiner Sehnsüchte nahezu erreicht. Ich glaube, dieses Abenteuer enthüllt mir endlich die Dame meines Herzens. Verzeiht, Don Manuel, wenn ich euch so lange warten ließ. Sagt, reut euch euer Entschluss? Nein, Herrin. Denn einer, der die Morgenröte erwartet, versteht sehr wohl, dass es einen kommenden, dunklen, kühlen Schatten der Nacht vergraben muss. Ich habe Nacht und Dämmerung hinter mir gelassen und sehe mich im Schein eines golddurchwirkten Morgens, der aus dem Tau der Gräser dieser Welt hochsteigt. Ich atme den Duft des jungen Tags. Und vor mir hat sich die Gloriole eures Liebreizes wie eine Sonne am Firmament erhoben. Eine Sonne, die schwärzeste Schwärze in reines Azur verwandelt. Ich sollte euch für diese wohlgesetzten Worte danken. Doch tue ich es nicht. Denn das Übermaß an Schmeichelei, das eure Rede enthält, setzt mich in Verlegenheit und Verwirrung. Außerdem auch irrt ihr. Wie könnte ich eine Sonne sein, da meinem Licht die Wahrheit fehlt? Nehmt es so, wie es ist, und Manuel. Ich bin nichts als eine Frau, die sich euch zuliebe in ein Abenteuer wagt. Und warum verhehlt ihr mir doch immer euren Namen? Ich bitte euch, begehrt das nicht von mir. Tätig ist, so wäre es heute das letzte Mal, dass wir uns sehen. Nehmt mich doch wie ein Rätselbild. Denn ich bin nicht, was ich scheine. Und ich scheine nicht, was ich bin. Was euch zu hören nötig dünkt, mag bloß aus der Vorstellung entstanden sein, dass Don Luis mein Liebhaber ist. Ich kann euch nur schwören, ich bin weder seine Frau noch seine Geliebte. Und werde es niemals sein. Oh, Isabel! Aufwachen! Was hat diese Lampe zu bedeuten? Hilfe, ich sterbe! Schrecklich! Diese wird aber Unglück kein Ende finden. Verzeiht, und Mangel! Mein Vater ist unerwartet gekommen. Ja, was soll ich tun? Ihr müsst euch im Nebenzimmer verbergen. Ja. Dort drüben! Ja, führ ihn hinein, Isabel! Herr Fluch doch mal! Wie lange soll ich hier draußen noch herumstehen? Schnell, kommen Sie mit mir! Beatrice, geht mir! Aufwachen! Willst du zu dieser Stunde in meinem Zimmer? Du kommst ja hereingepoltert wie ein Elefant. Möchtest du mir vorerst vielleicht sagen, was diese überaus prächtige Aufmachung zu bedeuten hat? Das kann ich wohl. Ich muss den ganzen Tag in Trauerkleidung herumlaufen. Darf ich da am Abend zum Vergnügen nicht etwas anderes anziehen? Nun ja, das kann ich schon verstehen. Der Kummer lässt sich bei Frauen am ehesten noch durch schöne Kleider und Schmuck betäuben. Aber trotzdem, es scheint mir etwas unschicklich. Warum denn unschicklich? Es sieht mich ja kein Mensch. Wo ist Beatrice? Ihr Vater hat sich wieder mit ihr versöhnt und sie ist bereits zu Hause. Ach, mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Ich eile zu ihr und bitte, leg doch diese Kleider ab. Geh mit Gott, aber geh. Ich bin aus Marmor. Schon wieder diese Dunkelheit. Wo befinde ich mich denn da? Wenn dieses Abenteuer nur gut ausgeht. Was ist das wieder? Gott sei Dank. Heute Nacht kann ich wenigstens in mein Zimmer treten, ohne dass mir das Herz in die Hosen zu fallen braucht. Mein Herr ist persönlich beim Kobold zu Gast. Was soll da dieses ekelhafte Gespenst noch von mir wollen? Rein gar nicht. Nicht ein Wort, Karl. Noch einen Laut und du bist des Todes. Ich werde nicht mehr sprechen als ein armer Vetter im Hause des Reichen. Das ist bestimmt ein Bedienter des Hauses. Wem gehört dieses Haus und wer ist sein Herr? Herr, Dieses Haus ist ein Haus des Teufels. Denn in ihm logiert eine Dame, die man Dame Kobold nennt. Auf gut Spanisch und mit christlicher Zunge gesprochen, ein Ungeheuer von Weibsgestalt. Und wer ist dein Herr? Wer mein Herr ist, das will ich euch gerne sagen. Das ist ein gewaltiger Narr, ein simpler Geck, ein Gimpel, der sich für die besagte Flitterhexe zugrunde richtet. Wie heißt dieser Gimpel? Don Manuel Enriquez. Oh Jesus, tausendmal! Und ich nenne mich Cosme Catiburatos. Cosme, du bist es, ich bin es, dein Herr Don Manuel. Ah. Herr, jetzt stimmt der Zauber vollends. Ihr seid doch, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, in diesen Tragkasten des Teufels gestiegen. Wieso seid ihr auf einmal hier? Ich habe doch dieses Zimmer abgeschlossen und doppelt verriegelt. Ja, von was für einem Zimmer sprichst du denn? Ja, von diesem hier, von eurem. Der Himmel soll dir auf das Dach fallen, wenn du jetzt lügst. Kerl, ich war doch soeben in einem Zimmer, das sich meilenweit von hier in einem anderen Stadtviertel befindet. Herr, ich habe es ja gesagt, wir sind am Höhepunkt der Zauberei. Ihr seid in eurem Zimmer im Hause Don Juans. Ja, willst du, dass ich den Verstand verliere? Aber was hätte ich denn davon? Herr, ich bitte euch, geht vor die Tür. Ihr werdet gleich merken, wo ihr seid. Das werden wir gleich haben. Oh Gott, Herrschaften, wie lange soll denn dieser Spuk noch dauern? Endlich ist dieser Don Juan fort. Jetzt muss ich schnell unseren Gast hier herausholen, damit er nicht merkt, wo er sich befindet. Was ist denn das für ein komischer Vogel? Kommen Sie, Herr! Die Luft ist rein! Ja? Was für eine Luft denn zum Kuckuck? Sind Sie's? Ja, ja, ich bin's. Ja, aber dann kommen Sie! Nein, nein, nein. Der Kobold holt mich! Du hast recht gehabt, Cosme! Jetzt zeigt das mit diesem Schwindel auf! Ja, Cosme, wo bist du? Denn brauchst du keine Angst zu haben, ich bin jetzt noch dein Herr! Ja, zum Teufel noch einmal! Er war doch eben noch da und jetzt ist er wie vom Erdboden verschwunden! Himmel, ich werde doch den Verstand verloren haben! So etwas gibt es doch gar nicht! Ich werde hier warten und es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn ich nicht herausbekomme, wer diese schöne Dame Kobold ist! Mir schien die Stunde reichlich spät. Hat man etwa Beatrice hergebracht? Ja, so wird es wohl sein. Dann kam mein Bruder Juan und ging in das Haus. Jetzt sag mir endlich, was du willst. Da dieses Zimmer hier über dem Mann liegt, kann ich von unten jeden Schritt vernehmen. Ich hatte den Eindruck, als wären Leute zu Besuch. Deshalb bin ich heraufgekommen, um zu sehen, wer es ist. Ah. Donna Angela, ihr seid es. Natürlich bin ich es. Ich habe gedacht, der Zorn meines Vaters hätte sich schon gelegt, aber leider... Ihr wirkt beide so verlegen. Was bedeutet dieses Rumor? Mord! Ich bin des Todes! Mein Bruder kann es nicht sein, warum sollte er sich verstecken? Beatrice, wenn ihr jetzt entdeckt, sind wir verloren. Dann bleibt uns nur noch die Flucht. Oh ja, du hast recht. Dein Vater muss uns helfen. Komm! Nicht anders haben. Nun denn, so stellt euch zum letzten Mal mit eurem ruhmlosen Ding! Mein Leben ist von unzähligen Ereignissen schon so erprobt, Don Luis, dass es euch nicht gelingen wird, mich zu töten. Einen mutigen Mann besiegt man nicht durch Worte. Stellt euch meiner Klinge... Haltet ein! Wollt ihr nicht vorerst bedenken, ob wir nicht beide Opfer eines Missverständnisses sind? Missverständnis? Mein Herr, es ist unmissverständlich, wie er durch die Geheimtüre in das Zimmer jener Schamlosen eindringt. Dieser Schimpf ist nur mit Blut abzuwaschen! Dieser Stahl soll mich hundertfach durchbohren, wenn ich von einer geheimen Türe gewusst hätte, wer sich dahinter verbirgt. Was macht ihr dann hier, im Dunkeln? Ich warte auf meinen Diener. Ich habe doch selbst mit angesehen, wie man euch hier hereinführte. Wollt ihr etwa behaupten, das sei nicht wahr? Ihr seid ein ehrloser Lügner! Sagt nicht zu Ende, denn ihr es gesagt, gedacht, geahnt habt, ist euer Leben verwirkt. Und denn wenn es sein muss, so bin ich mir selbst der Nächste. Lasst uns wie Edelleute kämpfen. Doch vorerst die Türen verschließen. Den Schlüssel hier werfe ich auf den Boden. Damit der Überlebende den Raum verlassen kann. Und um diesen Schrank fest zu verschließen, werde ich den Stuhl davor stellen. Hilfe, Herr! Da steht mir mein Haus! Halt, wer da? Niemand! Himmel, auch das noch! Sagt doch, Mann, wer? Ist das nicht euer Diener, auf den ihr wartet? Denkt, was ihr wollt, ich weiß, dass ich im Recht bin. Es darf nur einen Überlebenden geben. Nur zu, ihr zwei, worauf wartet ihr noch? Ihr verletzt mich, Don Luis, wenn ihr solches von mir denkt. Ich habe eben darüber nachgedacht, was ich mit diesem Burschen anfangen soll. Im Alkoven befindet sich eine kleine Kammer. Schließt ihn dort ein, dann sind wir gleich. Das ist eine gute Idee, Herr. Besser eine Dunkelkammer als ein Loch im Bauch. Was? Karl. Wir sind dabei. Wehrlos! Ohne Stichblatt ist mein Degen ein totes Stück Eisen! Es fehlt ihr euch nicht der Mut, holt eure neue Waffe! Ihr seid tapfer und edel, Don Manuel! Ich bitte euch, wartet auf mich! Wann er kommt, ich werde hier sein! Mit Gott, Don Manuel! Er möge euch beschützen! Mit Gott, Don Luis, er möge nein! Himmel, habe ich nicht schon immer gesagt, dass es eine geheime Türe geben müsste! Und dass sie Don Luis Geliebte sei, das alles hat sich mir jetzt bestätigt! Herr. Ich bitte euch um eine Einigung, wie seid ihr allein? Ja! Herr, ich bitte euch, befreit mich aus diesem Fuchsbau! Ich bekomme keine Luft! Ich glaube, der Kobold sitzt auf meinen Schultern und zappelt mir das Leben aus dem Leib! Meinetwegen, du lausiger Bierbrummler! Schmack, Schande! So, du bleibst jetzt hier! Du rührst dich nicht vom Fleck! Ich will indessen versuchen, herauszubekommen, was dich bewogen hat, um diese Zeit das Haus zu verlassen. Deine Wohnung wirst du jetzt nicht betreten, weil ich abwarten will, was dir begegnet. Ich lasse sie bei Don Manuel. Und wenn er kommen sollte, mag ihm mein Diener vor der Tür den Eingang verwehren. Oh, ich Unglückliche. Holster Henker, herrlich, wäre fast erstickt. Wovor hast du dich denn so geschreckt? Ja, aber Herr, dieses Weib ist doch der leibhaftige Satanas. Wer weiß, ob sie mich bei dieser finsteren Gelegenheit nicht angefallen hätte. Aber wir wissen doch jetzt, wer sie ist. Da wir jene Türe mit dem Stuhl verriegelt dort abgeschlossen haben, wie sollte sie hereinkommen? Ja, aber Herr, oh Gott, wie immer, durch Schlüsselloch. Mach was, du Narr. Ah, komm, steh uns bei! Bist du ein Schatten, der mich bis an das Ende meiner Tage verfolgen wird? Wie kommst du hier herein? Sprich! Don Manuel, hör zu. Don Luis kommt plötzlich in meinem Zimmer, kehrt es um, dass er zu oberst. Und da ein Geräusch aus eurem Zimmer vernimmt, zieht er den Degen und stürzt wie ein Rasender hinüber. Ich sehe euch bereits im Blute liegen, von ihm erstochen. Vor Angst und Verzweiflung fiel ich zum Haus meiner Cousine Beatrice, um ihren Vater zu bitten, mir für diese Nacht ein Obdach zu geben. Doch wer steht vor dem Tore? Don Juan, mein Bruder. Don Juan? Euer Bruder? Ja, mein Bruder. Ich kann es nun nicht mehr länger verheimlichen. Und dass ich es je verschwieg, Don Manuel, hat uns alles andere als Gutes gebracht. Doch lasst mich fortfahren. Vor dem Tore steht Don Juan, der in Beatrice verliebt ist. Wie, Angela, du hier, ruft er aus. Oh, diese Schande ist kaum zu überleben. Er reißt mich an sich und schleppt mich hierher. Euer Zimmer hat er aufgesperrt, weil er allein den Schlüssel dazu hat. So nicht anders kam ich hierher. Nun sehe ich euch und meine Angst löst sich. Ich sehe eure Augen und ich fühle mich geborgen, weil ich euch liebe. Doch da ich euch nur geheim lieben durfte, musste ich es als Dame Kobold tun. Eure Worte versetzen mich in eine Region von Seligkeit, da ich nicht weiß, ob ich wache oder von einem schönen Traum umfangen bin. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Herr, ein Knöchel berührt die Türfüllung. Das ist Don Luis, schließ ihm auf. Oh Gott, mein anderer Bruder. Habt keine Angst, mein Mut schützt euch. Das ist doch nicht möglich. Ansch, du hier. Ah, du Schlange von... Haltet eure Klinge am Leder, Don Luis. Ich wartete hier in diesem Zimmer auf euch, als ich diese Dame gewahrte. Ich wusste nicht, wer sie ist. In der Folge erfuhr ich, dass es eure Schwester sei. Ich gebe euch mein Ehrenwort, dass ich sie nicht kenne, aber nachdem ich mit dir gesprochen habe, halte ich es für meine Pflicht, sie mit meinem Leben zu beschützen. Hier besteht die Gepflogenheit, dass kein Mann eine Frau aus dem Hause führt, der nicht ihr Gatte ist. Allein wenn ihr das wollt, bindet euch durch ein Gelübde. Don Luis, ich beuge vor euch mein Knie. Ich bitte euch, Don Manuel, steht auf, das genügt. Und unter beschworener Pflicht Genüge zu tun. Reicht mir eure Hand. Ich muss mich setzen. Verzeiht, Freunde. Ich habe gelauscht. Aber nun, da ich merke, dass sich alles zum Guten gewendet hat, bitte ich euch erlaubt mir, mich als Brautführer anzunehmen. Juan, Beatrice, lasst mich mit leiser Wehmut euer Zeuge sein. Beatrice, ihr seid hier. Ich war niemals fort. Doch warum, weshalb und wofür, das werde ich euch zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Ich heiße Angela. Und was eurem Diener als Kobold so viel Angst und Jammer zugefügt, soll euch als Angela nur Freude und Lust bedeuten. Gott sei's getrommelt und gepfiffen. Der Kobold ist jetzt ausgekniffen. Was mich geängstigt und geneckt, hat sich als Herrin nun entdeckt. Wenn Anmut sich mit Schönheit paart, das ist mir echte Geisterart. Psst.